Antibiotika. Antibiotika töten gefährliche Krankheitserreger sehr zuverlässig ab. Und deren Familie. Und deren Freunde. Und deren Bekannte. Und ferne Bekannte von den Bekannten. Das macht sie zu den besten Waffen gegen gefährliche Bakterien. Und zu den gefährlichsten Waffen gegen die besten Bakterien. Wer stellt die meisten Antibiotika her? Bakterien. Hä? Antibiotika sind die Waffen, mit denen feindliche Pilze und Bakterien sich gegenseitig bekämpfen. Seitdem Forscher das herausgefunden haben, wird in Pharmaunternehmen Massenbakterienhaltung betrieben. In riesigen Flüssigkeitsbehältern mit bis zu 100.000 Litern Fassungsvolumen wachsen so unfassbar viele Bakterien, dass man es in Zahlen kaum ausdrücken kann. Sie stellen Antibiotika her. Wir reinigen diese auf und pressen den Stoff in Tabletten. Das Produkt kommt gut an, vor allem in den USA. Bei einer Studie über die Auswirkung von Antibiotika auf die Darmflora fanden sich im gesamten Bezirk von San Francisco und den umliegenden Ortschaften nur 2 Personen, die in den vergangenen 2 Jahren keine Antibiotika eingenommen hatten. Jeder 4. Deutsche nimmt durchschnittlich 1-mal im Jahr ein Antibiotikum. Der häufigste Grund sind Erkältungen. Jedem Mikrobiologen versetzt diese Aussage einen Stich ins Herz. Erkältungen entstehen oft gar nicht wegen Bakterien, sondern wegen Viren. Antibiotika haben 3 Funktionsweisen. Bakterien kaputtlöchern, Bakterien vergiften und Bakterien zeugungsunfähig machen. Für Viren sind diese Medikamente schlichtweg nicht zuständig. Wenn es wirklich angebracht ist, Antibiotika zu nehmen, dann nur zu. Die Nachteile werden dann sicher von den Vorteilen aufgewogen. Zum Beispiel, wenn man an einer schweren Lungenentzündung erkrankt ist oder als Kind ohne Folgeschäden einen besonders fiesen Infekt überwinden will. Hier kann eine Tablette Leben retten. Antibiotika sorgen dafür, dass sich die Bakterien nicht weiter vermehren. Das Immunsystem tötet dann alle restlichen Krankheitserreger ab und es geht uns schnell wieder gut. Dafür zahlen wir zwar einen Preis, aber alles in allem ist das ein sehr kluges Geschäft. Die häufigste Nebenwirkung ist Durchfall. Wer keinen Durchfall kriegt, merkt vielleicht beim morgendlichen Gang auf die Toilette, dass er deutlich größere Portionen zustande bekommt. Ganz uncharmant und gerade heraus, das ist eine große Portion toter Darmbakterien. Die Antibiotikumtablette fliegt nicht vom Mund zur erkälteten Nase, sondern rutscht direkt in den Magen und von dort aus in den Darm. Bevor es von hier aus ins Blut und dann unter anderem auch zur Nase geht, wird die Mikrobensammlung im Darm erstmal zerlöchert, vergiftet und zeugungsunfähig gemacht. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Schlachtfeld, das man beim nächsten Gang aufs Klo besichtigen kann. Antibiotika können unsere Darmflora deutlich verändern. Die Vielfalt unserer Darmmikroben nimmt durch sie ab und ihre Fähigkeiten können sich verändern, zum Beispiel wie viel Cholesterin aufgenommen werden kann, ob Vitamine wie das hautfreundliche Vitamin H hergestellt werden oder welche Nahrung verwertet wird. Besonders starke Veränderungen der Darmflora haben in den ersten Studien aus Harvard und New York die Antibiotika Metronidazol und Gentamycin gezeigt. Heikel sind Antibiotika für kleine Kinder und ältere Patienten. Ihre Darmflora ist ohnehin sehr viel instabiler und erholt sich im Anschluss an die Behandlung schlechter.